Damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer. Ich muss mich heute etwas beeilen, damit machen wir heute alles etwas schneller. Wir sind heute bei Dropkick Drummer 98 und heutige Themen sind UFC 116 und weitere Weekly-Ausgaben. Hallo Thomas. Bonjour, Armbanduhr. Was hast du gesagt? Ich habe das nicht verstanden. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ich habe das jetzt etwas schneller gemacht, da du mich ja immer hier so antreibst. Was ist denn nach UFC 116 unser zweites Thema? Ja, wir wollen heute zum einen die Weekly-Ausgaben besprechen, natürlich so ein bisschen, was in der WWE-Woche passiert ist. Das habe ich nicht verstanden, weil das war für meine alten Ohren zu schnell. Ja, das ist oftmals so, auch wenn es nicht so schnell ist. Das sind Schnellsprechende, oder? Das wusste ich gar nicht. Kennst du noch Dieter Thomas Heck von der ZDF-Hitparade? Kennst du noch? Da warst du noch nicht auf der Welt. Da kennst du, also hast du wahrscheinlich auch nie mal eine Wiederholung oder so gesehen. Der Dieter Thomas Heck hat in der ZDF-Hitparade, vor allen Dingen, wenn er ganz zum Schluss den Schnelldurchlauf, glaube ich, gemacht hat, auch immer extrem schnell gesprochen. Aber das war sein Gimmick sozusagen, ja. Um wieder sozusagen in Wrestling-Sprache zurückzufallen. Naja, mir wird in der Schule auch oftmals vorgeworfen, ich lese zu schnell, aber egal. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du so schnell liest, wie du jetzt gerade am Anfang gesprochen hast, wäre mir das auch zu schnell. Das weiß ich nicht. Ja, UFC-Dingens 116 wollen wir nicht ganz besprechen. Ich habe nur den Hauptkampf. Eine großartige Veranstaltung. Vielleicht. Ja, also ich möchte mir die heute Abend eigentlich auch noch in voller Länge angucken. Ich habe mir jetzt aber für die Sendung erstmal nur diesen Hauptkampf angeguckt. UFC aller Zeiten. Eine hervorragende UFC. Kiwi. Bitte? Kiwi. Ach so, ja. Ja. Also ganz, ganz fantastisch, ganz großartig. Nicht nur der Hauptkampf, sondern auch, also es waren mindestens drei ausgezeichnete Kämpfe. Es war ein Kampf dabei, der vielleicht sogar Kampf des Jahres war, und das war nicht der Hauptkampf, sondern das war der Akiyama-Kampf. Und dann, wie gesagt, war noch ein anderer herausragender Kampf da, da waren noch zwei sehr gute Kämpfe dabei und auch so von der Undercard und so, es war kaum mal ein schlechter Kampf dabei. Es war ein Kampf, der war ein bisschen alles sehr ähnlich und sehr gleich, wurde teilweise ein bisschen lang, weil der fast drei Runden ging, aber dann kam ganz am Ende ein Spinebuster aus dem Wrestling quasi und mit dem Spinebuster wurde dann der eine K.O. geschlagen. Ja, das will ich aber jetzt eigentlich noch gar nicht wissen. Ja, du kannst ja nicht wissen, wenn du es nicht gesehen hast, in welchem Kampf das war und wann das kommt. Von daher ist das für dich immer noch überraschend. Ich habe jetzt bewusst darauf geachtet, nicht zu sagen, ob der Japaner gewonnen oder verloren hat. Damit das für dich nicht langweilig wird. Nur, dass du weißt, dass das vielleicht sogar der beste Kampf des Jahres war. Aha. Und der Einzug war auch toll von dem Japaner. Da musst du mal auf die Einzugsmusik achten, weil das ist ganz anders als bei allen anderen gewesen. Und es gab in den, es gibt ja dann auch bei TV immer noch diese Prelims, also die Vorkämpfe. Die werden ähnlich wie das früher bei der WWE war mit diesem Free for All. Gibt es da so ungefähr eine Stunde auf Spike TV, die sich jeder, ohne dass er den Pay-Per-View kaufen muss, angucken kann. Aber im Gegensatz zu WWE macht Spike dann nicht die ganze Zeit nur Werbevideos und irgendwie schlechte Comedy-Interviews, sondern die zeigen halt in diesem Vorbericht schon mindestens zwei, manchmal auch drei Kämpfe. Und da war auch ein hervorragender Kampf mit dabei, der über zwei Runden ging. Den kann man aber nur sehen, wenn man die Vorkämpfe aufgezeichnet hat. Also insgesamt habe ich heute jetzt schon ein bisschen rechteckige Augen, weil ich habe mir die UFC und zwar die 2 Stunden 40 Hauptveranstaltung plus eine Stunde Vorkämpfe, also 3 Stunden und 40 Minuten UFC angeguckt. Und dann habe ich noch so ein bisschen nebenbei, mehr muss ich zugeben, 1,5 Stunden SmackDown geguckt. Das heißt, ich habe heute schon ungefähr, was waren das jetzt? Ungefähr 5,5 Stunden Fernsehgucken hinter mir. Oh, muss ich mal gucken, was ich hier so geguckt habe. Ich habe heute auch 1,5 Stunden SmackDown geguckt. SmackDown war heute auch recht lange. Ich muss gerade mal gucken, wie lange der ging. War auch ein bisschen langweilig. Ich habe knapp 2 Stunden District 9 geguckt, aber auch teilweise abwesend mit Zeitung lesen. Hast du den nicht schon mal geguckt? Ja, ich habe den mal mit Mama nochmal geguckt. Ach so. Ich habe heute NXT gesehen. NXT hatte ich schon am Mittwoch geguckt. Das war aber auch eine Bestrafung, das dann zu gucken. Das war ja schon sehr langweilig. Bis auf diese. Also ich habe mich ja. Fand ich eigentlich gar nicht. Ich fand das eigentlich recht abwechslungsreich. Als sie die an, Ankündigung gemacht haben, dass sie wieder die das Fass um den Ring schleppen mussten. Und dann haben die alle nicht gekonnt. Als wenn die in der letzten Season nicht geguckt haben und nicht wussten, dass sie diese Tonne auf die Schulter nehmen müssen, um da schnell rumzukommen. Also das hat mich ja schon ein bisschen geärgert. Aber es war schön. Ansonsten war es, also es war eine ziemliche Bestrafung, war eine schlechte Aufgabe. Ich fand, das ging eigentlich. Und Brock Lesnar ist der König der Welt. Ja, und das habe ich dann natürlich auch noch geguckt. Das war noch 10 Minuten auf YouTube. Naja, auf YouTube hast du natürlich nicht die hast du natürlich nicht die große Bildqualität, aber du hast den ganzen Kampf gesehen. Korrekt. Mit Einmarsch oder ohne Einmarsch? Ohne Einmarsch. Also was man sagen muss, ist, viele haben im Nachgang, ich habe dann beim Pro Wrestling Torch und bei Figure 4 Weekly mir noch die Reviews angehört, viele haben den Kampf verglichen mit dem Double Turn von der Survivor Series, wo Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin gekämpft hat, wo dann Bret Hart zum Heel geturnt ist und gleichzeitig im selben Kampf Stone Cold Steve Austin zum Face geturnt ist, weil Brock Lesnar ist ja immer so der Bösewicht bei den UFC-Fans gewesen, ein bisschen auch, weil die dachten, na, da kommt so ein Pro-Wrestler und der versucht jetzt zu kämpfen, aber der kann ja gar nicht richtig kämpfen. Und dann hat Brock Lesnar ja auch in seinen Promos nach den Kämpfen ziemliche Heel-Promos gemacht, wo er die Gegner und das Publikum dann durchaus auch beschimpft hat. Und in dem Kampf war das jetzt so, dass er die erste Runde ist ja Brock Lesnar von dem anderen mehr oder weniger zusammengeschlagen worden. Da dachte man ja schon, der Ringrichter bricht jetzt jede Minute ab und beendet den Kampf und Brock Lesnar hat verloren. Da dachte man, Brock Lesnar hat gar keine Chance. Dann hat er die Runde aber ausgehalten. Und dann in der zweiten Runde hat Brock Lesnar dann durch einen Aufgabegriff interessanterweise auf den Boden gewonnen. Und dadurch, dass er sozusagen diesen Ansturm in der ersten Runde so überstanden hat und dann in der zweiten Runde doch noch gesiegt hat. Das haben viele so ein bisschen verglichen mit dem, wo Stone Cold Steve Austin quasi, obwohl er halt Bösewicht ist, so hart ist, dass er, obwohl er da im Sharpshooter ist, nicht aufgibt, sondern dann nur dadurch, dass er bewusstlos wird, verlieren kann. Das wurde so viel verglichen. Und Brock Lesnar hat hinterher auch so auf ein Promo gehalten, was eher dann ein Face-Promo war und wurde dann auch ziemlich bejubelt. War sehr, sehr interessant und ausnahmsweise mal ein Kampf, wo der ganze Aufbau, da war ja sehr viel Hype vor dem Kampf, da haben ja viele gesagt, der wichtigste Heavyweight-Kampf seit Jahren. Und ausnahmsweise ist der sozusagen diese ganzen Vorschusslorbeeren und der Hype, der vorher war, da ist der Kampf dem auch mal gerecht geworden. Meistens, wenn das so groß ist, sind ja die Kämpfe hinterher eine ziemliche Enttäuschung. War in diesem Fall gar nicht so. Ganz hervorragender Kampf. Und Brock Lesnar wird jetzt wohl, denke ich mal, als zumindest aktuell beste Heavyweight-Kämpfer der Welt gelten. Vor allen Dingen, da Fedor Emelianenko ja in der Woche davor zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht, 10 Jahren oder so verloren hat. Ja, so ist das. Was sagst du denn zum Kampf? Du guckst ja nicht so viel UFC. Sozusagen von jemand, der das nur sehr selten guckt, fandst du es jetzt interessant, langweilig, spannend? Wie fandst du? Als Wrestling-Fan war es natürlich interessant, weil Brock Lesnar da war. Nee, ich hatte das Ergebnis vorher schon gelesen. War da schon so ein bisschen überrascht, okay. Also ich meine, ich habe von diesem, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, warte, kommt gleich. Von Carvin habe ich noch nicht viel gesehen, beziehungsweise gar nichts. Ich wusste aber, dass der großer Favorit war. Davon her fand ich das schon überraschend. Ich habe mir den Kampf dann angeguckt. Wer war großer Favorit? Carvin. Shane Carvin? Nee, das stimmt nicht. Also es ist so gewesen, dass als der Kampf bekannt gegeben wurde, also so diese Favoritenrolle bei den professionellen Kämpfen, also nicht beim Wrestling, sondern bei den Kämpfen, wo vorher das Ergebnis nicht bekannt ist, da gibt es ja diese Wetten in Amerika. Und nach den Wettquoten kann man ganz gut gucken, wer ist jetzt sozusagen, auf wen setzen die meisten Leute ihr Geld. Danach kann man ungefähr abschätzen, wer ist der Favorit und wer ist nicht der Favorit. Und da war das so, als der Kampf bekannt gegeben wurde, da war Brock Lesnar der absolute Favorit. Da weiß ich nicht, da haben, glaube ich, 70% oder 80% auf ihn gesetzt und nur 20% auf den anderen. Und das hat sich dann über die Zeit gedreht und das war jetzt genau 50-50. Also die Hälfte der Leute glaubte, Brock Lesnar gewinnt und die Hälfte Shane Carwin gewinnt. Und die haben während des Pay-Per-Views auch nochmal so eine Telefonabstimmung gemacht, wo die Leute anrufen können und sagen können, was glauben sie, wer gewinnt. Und da kam auch genau 50-50 raus. Also es gab keinen Favoriten, es war die Leute Hälfte-Hälfte. Okay, naja, dann wohl doch nicht. Nee, auf jeden Fall die erste Runde, die war ja klar für Carwin, also da hat der Lesnar ja wirklich ziemlich lange auf dem Boden gehalten. Das war, denke ich, eine 10-8 Runde. Brock Lesnar hat auch stark geblutet und hat einiges abbekommen. Ja, und dann in der zweiten Runde der Takedown. Die Schläge von dem Carwin wurden wohl schwächer mit der Zeit, hat Brock Lesnar hinterher auch im Interview gesagt. Und das war für Brock Lesnar dann auch so ein Zeichen, dass er sich jetzt quasi müde geschlagen hat. Und so war das dann auch in der zweiten Runde, hatte der andere keine Ausdauer mehr. Ja, und dann die Aufgabe, beziehungsweise auf den Boden gebracht, da ist er ja Wrestler. Mhm. Dann hat er ihn gemountet gehabt, sprich, da war er dann sozusagen direkt so auf seinem Bauch, hat ihn voll unter Kontrolle gehabt und dann ist er daraus aus der Mount-Position in die Side-Control-Position gesprungen und hat dann so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Arm-Triangle-Choke oder irgendwie sowas. Ja, genau. Triangle Choke, Arm Triangle, so wurde es auf jeden Fall kommentiert. Und am Anfang dachte man, das ist gar nicht so dicht und da kommt der andere wieder raus, aber dann hat Brock Lesnar das enger angezogen und schließlich musste der andere dann ausschlagen, also austappen. War ein sehr, sehr interessanter Kampf. Mhm. Da stand ich sozusagen auf den vom Stuhl, da bin ich vom Stuhl gesprungen. Da, ich habe mich natürlich gefreut, dass Brock Lesnar gewonnen hat, weil ich, der ist als Person wohl ganz unsympathischer, der Brock Lesnar. Aber ich finde das war das? Gut, dass er einen Wrestler gewonnen hat. Was war denn das gerade im Hintergrund? Da ist der iPod angesprungen, weil ich habe gerade unten die Stromleiste eingeschaltet. Und wenn ich die Stromleiste einschalte, springt der iPod automatisch an. Ja, das kenne ich wohl. Ich habe die Stromleiste nur angeschaltet, weil ich gleich noch ein, zwei Hemden bügeln muss. Heute nicht abwaschen? Abwaschen habe ich heute schon gemacht. Okay. Ich musste ja noch das Review vom Wrestling Observer und von Pro Wrestling Torch zu dem der UFC hören und da kann man gut bei abwaschen. Okay, gibt es noch etwas Wichtiges oder können wir zur WWE überkommen? UFC 116 werde ich mir heute Abend wohl nochmal angucken. Also UFC 116, also wenn du dir eine UFC dieses Jahr oder überhaupt eine UFC mal irgendwann vollständig von vorne bis hinten anguckst, dann diese. Also die letzte Ausgabe, die ich mir vollständig angeguckt war, die letzte Ausgabe, die ich mir vollständig angeguckt habe, war 99 aus Köln. Ist schon ein bisschen her. Ist natürlich auch gut. Und es gibt, guck dir mal, wenn du dir den Kampf von dem Japaner anguckst, gegen den Chris Lieben, dann guck dir mal den Chris Lieben genau an, weil es könnte sein, ich habe gehört, dass UFC eventuell im November wieder nach Deutschland kommt, obwohl ich noch nichts auf Eventim gesehen habe, von wegen Ankündigung. Aber der Dave Meltzer hat angedeutet, es gibt eventuell im November eine neue Deutschland-Show, die dann in Amerika auf Spike TV, also nicht auf Pay-Per-View, gezeigt wird. Und da könnte sein, dass dieser Chris Lieben, der gegen den Japaner gekämpft hat, dann mit dabei ist, dass der auch in Deutschland kämpft. Also solltest du dir den mal besonders genau angucken. Ich habe aber noch nichts gehört, wenn im November, falls wirklich im November in Deutschland ist, wo das dann hier ist. Ich hoffe nicht irgendwie im Süden, in München oder so. Ich denke mal wieder in Köln. Ja, Köln. Oder vielleicht auch noch irgendwas weiter hier aus dem Norden. Das heißt ja jetzt übrigens die Colorline Arena in Hamburg, die heißt jetzt übrigens seit April offiziell O2 World Hamburg, also wie die in Berlin. Da hat O2 das gekauft. Jupp. Ja, O2 macht ja ziemlich viel mit diesen Hallen. Ja, 5 Stück in Europa, 2 in Deutschland. Ja. So ist das. Sollten mal die Köln Arena kaufen, weil das ist auf jeden Fall besser als Langs. Nein, O2 World Köln, nein. Langsays Arena oder so ist perfekt. Nicht noch so eine O2, nee, das passt auch gar nicht, weil O2 ist ja eher blau. Köln Arena, Langsays Arena ist perfekt vom Namen her, ist eher rot. Nee, das ist schon okay so. Die kaufen wir als nächstes. Nee, hoffentlich nicht. Wolltest du gleich was zu den Weeklys sagen oder sollten wir noch mal kurz über andere News sprechen? Ja, dann nennen wir mal andere News, über die wir sprechen können. Also aus der WWE, aber nicht außer, nicht sozusagen als Bestandteil der Weeklys. Diese, die, Ach, nennen wir einfach irgendeine Neuigkeit und ich sag was dazu. Von dem Ricky Steamboat. Oder willst du da was zu sagen, wenn wir zu War und zu dem Engel kommen? Ja, das können wir dann machen. Dann machen wir das dann. Sonst noch was? Ich überlege gerade, war sonst noch irgendwelche News? Ne. UFC, Ricky Steamboat, das waren glaube ich die. Ja, es gibt höchstens noch aus der Welt der TNA und der UFC die Gerüchte, dass ja Paul Heyman bei TNA als eigentliche Überraschung statt Tommy Dreamer kommen sollte. Aber, tja. Bitte was? Statt Tommy Dreamer sollte der Paul Heyman da als große Überraschung kommen. Als großer Schreiberling neben Vince Russo, aber naja. Das habe ich aber anders gehört. Also der Paul Heyman, der war ja mit, weil der ist ja ein guter Kumpel von Brock Lesnar, der war ja jetzt auch mit eine Woche da in Las Vegas und war auch dann mit beim Kampf. Ach ja, übrigens UFC. In der Veranstaltung viele ehemalige Wrestling-Stars und Kumpel von Brock Lesnar waren auch da im Publikum. Und eingeblendet hatten sie Stone Cold Steve Austin und The Rock. Oh. Und später gesehen, also Brock Lesnar ist dann nach dem Kampf auch noch zu denen hingegangen und hat sich von denen gratulieren lassen. Und dann hat man auch noch Bill Goldberg gesehen, als bei den Leuten, die sich da ihm da gratuliert haben. Nicht schlecht. Ja, der Stone Cold Steve Austin, der hat sich gut gehalten. Der sah recht fit aus. Also, der hält sich wohl für seine Filmkarriere fit und The Rock hält sich ja sowieso ganz gut fit. Bill Goldberg sah ein bisschen gealtert aus. Mhm. Den haben sie aber auch namentlich nicht erwähnt, sondern den hat man mehr so da im Pulk dann gesehen einfach. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Ärger haben. Ne, und der Paul Heyman, der sollte zu TNA, also TNA bemüht sich um ihn, und die Gerüchte laufen dann aber nicht als Schreiber neben Vince Russo, sondern sozusagen als Gesamtleiter des Ganzen. Vince Russo hat ja schon angedeutet, dass er auch bereit wäre, sozusagen einen ganz anderen Posten zu übernehmen, dass er also nicht mehr dann die Sendung schreibt, was ja dann interessant werden könnte. Dann könnte TNA mal wieder was werden und Paul Heyman sollte dann auch noch Anführer dieser ECW-Invasion werden. Ja, aber die Gerüchte laufen eigentlich eher in die Richtung, er sollte die Gesamtkontrolle der Sendung und der TNA übernehmen. Ist dann Verhandlung und von... Sag mal, sagst du eigentlich auch immer der TNA? Ja, viele so. Bitte? Sagst du eigentlich auch immer der TNA? Ich finde das ganz schrecklich. Ich sag einfach TNA. Okay. Und, Paul Heyman ist ja von der Philosophie auch eher ein Gegner davon, die alten Wrestler sozusagen zu pushen. Er ist auch ja auch eher jemand, der die neuen jungen Wrestler gepusht hat. Da war er ja zum Beispiel damals auch als Brock Lesnar ganz neu in der WWE war, sofort sein Manager. Das heißt, dieses Ganze mit Tommy Dreamer und so weiter, das passt nicht unbedingt zu seiner Philosophie. Nee, Dixie Carter hatte das ja geplant, aber naja. Im Moment sind TNA und Paul Heyman noch in Gesprächen, aber Paul Heyman hat noch nichts unterschrieben, keinen Vertrag unterschrieben. TNA hätte gerne, dass er bei Victory Road, das ist ja nächstes Wochenende der debütiert, dabei wäre, aber da hat Paul Heyman schon ganz eindeutig gesagt, da wird er definitiv nicht dabei sein. Und es geht wohl sogar so weit, dass Paul Heyman, wenn er zur TNA kommt, nur kommt, wenn er sozusagen auch irgendwie eine Beteiligung an der Firma als solches bekommt. Also wenn er da hinkommt, dann möchte er da wirklich mehr machen und nicht nur irgendwie ein paar frühere alte Wrestler, die ja mal kannte, irgendwie pushen. Ja, also Paul Heyman als Schreiber und etc. bei TNA, das wäre auf jeden Fall ein Grund, da mal wieder einzuschalten. Wenn der nette Vince Russo da mal weg ist. Ja. Ja, der Ed Ferrara, der ja sozusagen der dicke Kumpel von Vince Russo noch aus WWE-Zeiten ist, der hat ja TNA schon verlassen. Wahrscheinlich ist das schon so ein bisschen TNA signalisiert, Paul Heyman, guck, wir machen da schon was, jetzt kannst du langsam mal einen Vertrag unterschreiben. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich kommt. Vielleicht sagt sich Paul Heyman auch, nee, mach ich nicht. Tja. Mal gucken. Also das war noch das Einzige, was sozusagen nicht WWE-News war. Ansonsten war alles dieses Wochenende UFC 116. Aha. Ja, dann wollen wir doch mal zur Woche kommen, wa? Wollen wir mal zur Woche kommen. Wir beginnen wie immer mit Raw. Hast du denn diese Woche Half Pint Brawlers geguckt? Ja, was denn? Hast du Half Pint Brawlers geguckt? Ja, was ist das denn bitte? Weißt du, was das ist? Nein. Ich hab das auch noch nie gesehen, aber ich habe da schon öfter von gehört. Das muss auch auf Spike TV laufen. Und zwar ist das Midget Wrestling. Das muss irgendwie so eine ganz... das müssen tatsächlich hier die Kleinwüchsigen sein, also Midgets, die eine Wrestling-Show machen und von Ort zu Ort ziehen. Aber die machen nicht irgendeine Wrestling-Show, sondern wirklich Hardcore-Wrestling. So mit Tischen und Stühlen und allem drum und dran. Und wie die Großen. Also nicht so, wie man das so vom WWE kennt, als Kindergeburtstagsspiel, so Hornswoggle, sondern richtig ernsthaft. Wohl auch ziemlich blutig und so. Und da gibt es irgendwie so eine Reality-Show auf Spike TV, wo immer eine halbe Stunde dann eine Half-Pint-Brawler-Sendung ist, wo sie im Prinzip zeigen, wie diese Kleinwüchsigen dann durch die Gegend fahren, da ihre Shows vorbereiten. Wahrscheinlich zeigen sie auch ein paar Ausschnitte aus den Kämpfen, also diese Geschichte. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir mal eine Folge angucke, aber ich weiß nicht, die erste Folge habe ich gehört, da muss ganz übel gewesen sein. Der eine hat durch einen Sturz, durch ihren Tisch, sich eine ganz, ganz üble Schnittwunde wohl zugezogen. Das soll wohl nicht so richtig lustig gewesen sein. Oh, das klingt interessant. Nee, blutende Kleinwüchsige muss ich mir jetzt dann vielleicht auch nicht angucken. Wie heißt das? Aber für dich wäre das was, du bist ja auch kleinwüchsig. Oh, ich sehe gerade was. Ich werde das mal YouTuben. Naja, das Gute ist, du weißt ja gar nicht, wie man das schreibt. Doch, das habe ich jetzt ja gerade rausgefunden. Halfpint Brawlers. So, bin ich ja mal gespannt. Jetzt, sag mal, was da rauskommt. Ne? Die Leute, die hier jetzt mitgucken, die mithören, die können jetzt einfach mal auf YouTube gehen und mitgucken. So, ich werde hier einfach mal das erste Video aufrufen. Ja, dann musst du mal berichten, was das ist. Wie gesagt, ich habe davon nur gehört, ich habe da noch nie was von gesehen. Da musst du mal was dazu sagen. Klick mal an und dann berichte mal live. Ja. Play, ja. Play, was du siehst. Jetzt sind die Kleinen, der eine Kleine sieht so aus wie... Oha, ja. Du musst den Ton ein bisschen leiser machen, sonst versteht man deinen Kommentar nicht. Okay, ja, das ist recht blutig. Ja, die fahren da jetzt durch den Supermarkt. Ist das jetzt so, weiß ich auch nicht so genau. Okay. Jetzt sieht man Puppet im Interview oder so. Okay, ja. Wrestling-technisch sieht man da jetzt nicht so viel. Das sieht mir jetzt eher... Da kann man nichts von ableiten. Also das sieht jetzt... Was siehst du denn jetzt? Das sieht jetzt eher so nach Reality-Show aus, wie die da privat unterwegs sind. Wrestling-technisch ist hier jetzt nicht so viel zu sehen. Ich gucke mal nach einem anderen Video. Also Play-by-Play musst du noch lernen, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, was du gesehen hast, weil du immer nur ja, okay und nichts zum Inhalt gesagt hast. Nee. Okay, hier gibt es Wrestling-technisch was. Schläge in der Ecke und sowas. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist jetzt nicht allzu blutig. Das ist Standard. Ich werde mal ein bisschen vorspulen. Das ist ja nicht blutig genug. Da spulst du lieber auf. Ja, ich muss ja mal sehen, ob sich das lohnt, ne? Da meine Zeit für zu opfern, ob ich mir das heute Abend noch vor UFC angucken muss. Da sind sehr viele Leute im Ring, fällt mir so auf. Der Ring ist recht groß. Sieht vergleichsweise natürlich recht gut. Da ist noch immer kein Blut, da ist auch keine einzige Waffe, das ist ja schlimm hier. Ein bisschen vorspulen. Okay, ich werde das hier mal nebenbei laufen lassen und wenn was passiert, sage ich was. Genau, aber guck heute Abend bitte UFC. Oh, das war ein Suplex. Das sah ganz gut aus. Ja, ein Suplex musste ich letzte Woche bei der Arbeit auch anwenden. Jetzt sehe ich gerade, jetzt wird deine Mülltonne in den Ring gepackt. Jetzt wird's gerade interessant. Wer ist denn im Ring? Sind das jetzt zwei? Ah, der eine Kerl, der bekommt von dem anderen irgendwie so eine Käsereibe oder so an den Kopf gehängt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist recht dunkel da. Sind's denn jetzt Kleinwüchsige oder Große? Ne, Kleinwüchsige. Ah ja, der stellt da jetzt die Mülltonne in den Ring. Ist das auch der ist, also die Mülltonne ist fast genauso groß wie der Kerl. Das ist schon sehr interessant. Ja, was passiert jetzt? Jetzt nimmt er die Mülltonne, legt die hin, stellt die andersrum wieder auf. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Jetzt schmeißt er die da wieder hin. Jetzt kommt da irgend so ein großer Kerl. Ach, das sind zwei Mülltonnen. Jetzt nimmt der die eine Mülltonne raus, weil der Kleinwüchsige das nicht hinbekommen hätte. Ja, und jetzt kriegt er da einen mit auf den Kopf. Keine Hand vorm Kopf. Ungeschützt. Nicht gut. Schlag mit so einem Aluminiumbrett auf den Kopf. Oh, da liegt auch eine Käsereibe. Und irgendwie so ein Messer oder sowas. Ach, das sieht ganz interessant aus. Ich glaube, da werde ich mal gucken, ob ich mir da was von angucken kann. Okay, wir wollen jetzt mit den Weeklies anfangen. Mit dem was? Mit den Weeklies? Ja. Achso, du meinst mit den Wochenausgaben. Ja. Raw vom 28.06.2010. Also Raw. Naja. Wir übersetzen jetzt auch die ganzen Sendungen mal in deutsche Sprache. Ich weiß nur noch nicht, was Smackdown auf Deutsch heißt. Tja. Niederschlag wahrscheinlich. Weißt du auch, was... Als erstes haben wir uns Raw angeguckt. Weißt du auch, was Nexus heißt? Der nächste oder das nächste wahrscheinlich. Nee, das ist schon mal ganz falsch. Also Nexus ist lateinisch natürlich, heißt auf Englisch Connection, also Vereinigung, Zusammenfügung. Sowas in der Art, Zusammenschluss. Ja, ich habe mich natürlich fantastisch hier vorbereitet. Ist das wirklich so? Das ist wirklich so. Auf Lateinisch der Zusammenschluss? Ja, ist Connection auf Englisch wiederum und das heißt ja so Zusammenfügung, Zusammenschluss, Verbindung. Ich hätte gedacht, dass Nexus sich irgendwie aus, oder beziehungsweise dass der englische Begriff Next, das nächste, sich irgendwie aus Nexus abspielt. Nie. Aber dann ist das anders. Da täuscht der Wortstamm dann. Mhm. John Cena bittet Sheamus um Hilfe gegen The Nexus, wie die NXTler jetzt offiziell heißen. Der GM, der mysteriöse, unbekannte GM, verkündet via E-Mail, dass sich WWE Pros und Nexus-Mitglieder nicht zu nahe kommen sollen, denn dann werden die gefeuert bzw. suspendiert. Also die WWE-Mitglieder, die Pros-Superstars, werden dann suspendiert und die Nexus-Mitglieder werden dann gefeuert. Wie fandest du denn diesen komischen Aufbau mit diesem Computertisch, an dem Michael Cole sich dann immer, wenn eine Mail kam, hingestellt hat, wie vor so einem Redepodium, um dann die Mails vorzulesen? Es war sehr interessant. Also das mit den ganzen E-Mails, das war sehr stark überzogen, dass da andauernd wieder welche kamen. Es gab da dann sehr viel Heat für. Man fragt sich, ob es jetzt für die E-Mails waren oder für Michael Cole. Was gab's dafür? Buhrufe. Ach so. Ich habe verstanden, es gäbe sehr viel Hitze dafür. So, Sheamus trifft heute auf Mark Henry. Eine Frage noch. Tipp, wer ist der Mystery GM? Viele tippen ja auf Michael Cole. Was sagst du? Na, Michael Cole wäre, kann nicht sein, weil Vince McMahon ja mit diesem GM telefoniert hat. Also, das kann schon mal nicht sein. Hast du denn einen anderen Tipp, wer es sein könnte? Ja, es gibt auch Gerüchte um The Rock. Na, man weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Mike Adamly wäre witzig. Den Namen habe ich auch einmal gehört. Ja. Das glaube ich aber nicht. Nein. The Rock könnte ich mir vorstellen, aber wenn, dann wird The Rock, glaube ich, nur eine Sendung kommen und dann wäre das schon wieder vorbei. Dann würden sie wahrscheinlich gleich in der Woche sagen, und jetzt ist der Special GM wieder gefeuert oder so. Weil ich glaube, der hat so viel mit seinen Filmen zu tun, der hat keine Lust da, mehr als einmal eine Woche lang bei WWE aufzutreten. Ne. So, wie gesagt, Sheamus trifft auf Mark Henry und John Cena gegen Sheamus wird es beim Pay-Per-View bei Money in the Bank um den Titel geben, und zwar in einem Steel Cage. Und, ach, Überraschung, von der Decke kommt gerade in diesem Moment ein Steel Cage. Das hat wohl auch der GM per E-Mail organisiert. Und Cena kann im Steel Cage ein bisschen feiern. Ich muss sagen, das ist vom Pay-Per-View durch den Steel Cage ein Match, auf das ich mich freue. Und das ja, ist ich ja mich sogar auch. Dadurch, dass sie gesagt haben, der Steel Cage ist da, damit die NXT-Leute da nicht von außen eindringen können. Die Nexus. Das ist auch mal endlich wieder eine logische Begründung für ein Steel Cage und nicht einfach nur, um mal wieder ein Steel Cage-Match zu machen. Ich muss aber jetzt sagen, Nexus. Da hat WWE jetzt extra ein Copyright drauf, das muss ich jetzt auch benutzen. Ja, aber also wie gesagt, das ist ein Match, wo ich sage, das gefällt mir. Kommen wir ja später noch zu dem Money in the Bank, die Money in the Bank-Match selber, das sehe ich ein bisschen skeptischer. Ja. Ja, also auf das Match freue ich mich auch auf jeden Fall auch, auf das Ding ist hier, Steel Cage. Wann ist denn eigentlich Money in the Bank? Das ist am 17., das ist genau an dem Tag, wenn wir wegfahren. Das kannst du gar nicht sehen. Doch, ich kann es sehen, aber halt erst etwas später. Wieso erst etwas später? Ja, wenn wir halt wiederkommen, ne? Na, hoffentlich klappt deine Aufnahme. Ja, das klappt schon, ne? Die Usos attackieren die Hart Dynasty. Es wird ein Team von Santino Marella und Wladimir Koslov aufgebaut. Na super. Das war, also wenn man das so durchgeht, war das eine ziemlich bisher schlappe Ausgabe von Raw, ne? Es ging. Also Hart und Usos, da war gar nichts, außer so eine bisschen Attacke. Und jetzt als nächstes Koslov und hier Santino. Der Gasthost Rob Zombie verkündet die Teilnehmer des Money in the Bank Ladder Matches von Raw. Das sind Randy Orton, The Miz, R-Truth, Chris Jericho, Evan Bourne, Ted DiBiase, John Morrison und Edge. Ja, ich dachte, es gibt zumindest mal Qualifying-Matches, aber naja. Und dann darfst du nicht vergessen, hat Rob Zombie sich noch mit Edge angelegt, beziehungsweise Edge mit Rob Zombie. Ja, so ist es. Hast du das noch mitbekommen, worum es da ging? Ja, um den Titelsong. Genau, Edge hat hier mal einen Titelsong, der von Rob Zombie geschrieben worden ist. Den hat er ja so in den 90ern wirklich über etliche Jahre gehabt. Den musste ich mir dann erstmal auf YouTube anhören, um zu sehen, worum es geht. Den hast du sogar auf CD. Der ist auf einer von den älteren CDs, die ich immer ausgeliehen habe. Mhm. Das ist ein recht guter Song. Und die beiden haben sich geschrieben. Grundsätzlich fand ich, dass der Rob Zombie war jetzt nicht herausragend, aber der hat im Gegensatz zu anderen GMs das ganz gut gemacht. Der hat ja auch nur ein kurzes Segment, da gab es keine albernen Backstage-Segmente mit Hornswoggle. So im Ring, so wie er den Namen vorgelesen hat, das hat er mit großer Begeisterung gemacht. Außerdem hat er ein Lou Reed-T-Shirt angehabt, was immer positiv ist. Und der hat ja mal mit seiner damaligen Gruppe White Zombie mit Devil's Music Volume 1 ein wirklich ganz hervorragendes Album gemacht. Deshalb hat er von mir schon mal Vorschusslorbeeren. Ja, das aktuelle Album von dem hatte ich mal in der Hand, das weiß ich wohl. Hillbilly Deluxe Volume 2, ja, habe ich auch mal in der Hand gehabt, habe ich mir dann aber nicht gekauft. Ich auch mir nicht. Ja, das ist auf jeden Fall das. Und die 8 Superstars dieses Money in the Bank Ladder Match werden heute im Main Event in einem 8-Man Super Tag Team Match aufeinandertreffen. Hast du einen Favoriten für das Money in the Bank? Acht Teilnehmern. Als er die vorgelesen hat, hast du da bei einem sofort gedacht, der gewinnt? Edge wird ja als der große Favorit dargestellt. Evan Bourne bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe nicht. Das wäre zu früh. Na, Randy Orton, ich weiß nicht, sind sehr viele Leute, wo ich mir das durchaus vorstellen kann. Ja. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwie ein Überraschungsteilnehmer, dass irgendeiner ausfällt und dafür ein anderer Überraschungsteilnehmer reinkommt. Nexus zerlegt backstage einen Kameramann. Keinen Kameramann, sondern irgendeinen Mitarbeiter. Genau, so ein Produktionsassistent. Ricky Steamboat ist anwesend und erhält die verdiente Ehre. Unterbrochen wird dies durch The Nexus. Deren neuer Theme gefällt mir sehr gut. Welche verdiente Ehre? Was kriegt der an die verdiente Ehre? Was ist das denn? Ja, das habe ich halt so geschrieben, du. Er kriegt die verdiente Ehre. Ja, ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Was auch immer damit gemeint ist. Na gut, also Ricky Steamboat hat und erhält. Ja, jetzt merke ich auch gerade, was ich da für ein Mist geschrieben habe. Okay. Ehre. Das ist ein bisschen zweideutig. Das ist ein Segment in einem Ring, wo er seine DVD, das ist ja jetzt ein DVD-Set zu seiner Karriere erschienen, wo er die DVD bewirbt und dann werden, ich glaube, 3 oder 4 andere Legenden in den Ring geschickt und sagen 2, 3 nette Sätze über Steamboat und dann kommen die Nexus-Leute rein. Ja, das ist die verdiente Ehre, du. Naja, ich fand das auf jeden Fall ein bisschen, ich weiß nicht, also die Nexus, die dürfen jetzt ja keine WWE-Superstars anrühren, sonst werden sie ja gefeuert und deshalb attackieren sie jetzt Legenden und Mitarbeiter, naja, ich weiß ja nicht. Naja, das mit den Superstars haben sie natürlich auch noch so gemacht, die Superstars selber dürfen nicht zurückschlagen, das haben sie natürlich gemacht, damit jetzt keiner reinrennen kann, um die Legenden zu retten, ist aber ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schlecht trotzdem, weil gesagt wurde, wenn die WWE-Leute, also die Superstars, die angreifen, dann werden sie suspendiert. Aber das heißt ja dann, dass zum Beispiel ein John Cena nicht bereit ist, eine Suspendierung zu riskieren, um beispielsweise eine Legende wie Ricky Steamboat zu helfen. Da muss man sagen, da scheint ihm Ricky Steamboat nicht besonders viel Ehre wert zu sein. Weil eine Suspendierung ist jetzt auch nicht so schlimm. Nee, kommt an, wie lange, ne? Hast du das überhaupt schon berichtet? berichtet, dass die Nexus-Leute die Legenden angegriffen haben. Ja, hab ich doch gerade. Werden unterbrochen wird dies durch The Nexus. Ja, unterbrochen ist ja dann eine, aber die haben die ja richtig zusammengeschlagen. Ja, das meine ich ja. Ja, das ist aber nicht unterbrochen, das ist zusammenschlagen. Und das ein bisschen irritierende ist jetzt natürlich, dass kurz danach am Dienstag, also dann wurde erst vom WWE berichtet, dass Ricky Steamboat, der ist dann wirklich von den Legenden am stärksten zusammengeschlagen worden. Der wurde dann auch mit so einem auf einer Bahre rausgetragen und dann hat WWE erst berichtet, wer wäre von dem Angriff auf ihrer Webseite, wäre irgendwie schwer krank. Und dann ist Ricky Steamboat aber außerhalb der Storyline, hat er wirklich große gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt und ist ins Krankenhaus gekommen. Da haben viele gesagt, irgendwie ein Gehirnschlag oder so, irgendwas in der Richtung, also wirklich was Lebensbedrohliches. Dann hat die WWE natürlich sofort gesagt, ja, das hat aber alles nichts mit diesem Segment am Montag zu tun. Das war schon ein bisschen komisch. Da dachte man schon, wenn jetzt der Ricky Steamboat da im Krankenhaus stirbt, und das war ja, ging ja wirklich darum, und das Letzte, was man von ihm gesehen hat im Fernsehen, ist, wie er da Montag auf so einer Liege rausgebracht wird, das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, finde ich. Tja. Es ist ja wohl der aktuelle Stand so, dass das mit der Gesundheit sich wieder ein bisschen verbessert hat. Das ist wohl eine leichte Gehirnblutung oder so war, was er hatte, und dass es aber so aussieht, als wenn er da durchkommt und sich davon wieder erholt. Ja. Das heißt, glücklicherweise ist da nichts Ernstes von gekommen. Trotzdem ist natürlich die Spekulation, und WWE hat dann gleich auch auf ihrer Webseite gesagt, dass diese Krankheit oder dieses Krankheitsproblem nichts mit dem Angriff am Montag zu tun hat. Aber gleichzeitig haben viele gefragt, muss das denn sein, dass sozusagen Anfänger von der WWE dann auf so Legenden oder auch wie zum Beispiel in der Woche davor auf dem über 60-jährigen Vince McMahon losgehen, weil die können ihre Schläge noch nicht so gut einschätzen und so gut steuern, wie das die können, die schon länger dabei sind. Und bei so einem 60-Jährigen, da knacken natürlich die Knochen schon mal eher als beim 30- oder 40-Jährigen. Ne? Ja, so ist das. Also es war viel diskutiert und hoch umstritten. Und es gab jetzt auch viel Diskussion, was macht die WWE jetzt in den Zusammenfassungen mit diesem Segment. Ob das zum Beispiel bei der nächsten Raw oder bei SmackDown überhaupt gezeigt wird oder wie das gezeigt wird. Ist dir aufgefallen, wie das dann bei SmackDown gezeigt worden ist? Nee, da habe ich gerade weggeguckt, du. Die haben das Segment gezeigt, haben aber das sozusagen nur den Angriff im Ring gezeigt, nicht aber wie Steamboat auf dieser Trage rausgebracht worden ist. Mhm. Das ist, denke ich, eine Reaktion dann auf diese sozusagen echte Krankenhaussituation. Und das war auch sozusagen das Thema, diese schlimme Erkrankung von dem Steamboat, das war auch das Thema, was so in der Wrestling-Welt in dieser Woche am stärksten diskutiert worden ist. Im Main-Event können sich die Faces durchsetzen. Raw endet mit Randy Orton, der auf eine Leiter klettert und sich den Koffer abnimmt, den Koffer also von diesem Haken abnimmt. Ja. Ja, Randy Orton ist immer noch ziemlich schwer verletzt. R-Truth war auch ziemlich verletzt, sodass auf der Face-Seite die beiden so gut wie gar nichts gemacht haben und da im Prinzip Evan Bourne und John Morrison die Hauptarbeit im Kampf hatten. Aber dafür sind natürlich so Tag-Teams ganz gut geeignet, um den verletzten Wrestlern ein bisschen eine Ruhepause zu geben und dass man die trotzdem aber auf dem Fernsehen sieht. Ja. Ja, eine Raw, die man schnell wieder vergisst. Es gab gute Segmente, aber auch unlogische Dinge. Zum Money in the Bank Ladder Match hätte ich mir Qualifyings gewünscht. Das Ende mit The Viper war aber gut gemacht. Man hätte noch einiges mehr an Matches bringen können, sodass Raw mit Abstrichen unterhaltsam war. Ja, ich glaube, dass diese Raw-Sendung wird man wahrscheinlich wegen des Steamboat-Segments und der Krankenhauseinlieferung im Nachhinein sozusagen aus dem Grund und nicht aus inhaltlichen Gründen behalten. Tja. Nochmal schnell die Raw-Ergebnisse. Wladimir Koslov besiegt Santi Marella via Iron Curtain. Sheamus besiegt Mark Henry via Bicycle Kick. Alicia Fox und Maryse besiegen Eve Torres und Gail Kim. Und im Main Event besiegen R-Truth, John Morrison, Evan Bourne und Randy Orton, Edge, Chris Jericho, The Miz und Ted DiBiase via RKO. Bis zum Main Event hatten wir so 6-7 Minuten Matchzeit. Der Main Event ging dann nochmal 12 Minuten. Ja. So ist es. Das war die Raw. NXT oder vom 29.06., das war die vierte Folge aus der zweiten Season. Fängt an mit Host Ashley Valence, die auch noch nicht so fantastisch ist. Die ist ja furchtbar. Die ist ja noch schlimmer als Tiffany, wie die ihre auswendig aufgesagten Sätze da runterbringt und versucht immer so volle Begeisterung da reinzubringen. Man merkt ja, aber, Tiffany, also noch schlimmer als Savannah, mehr oder weniger eigentlich eher. Savannah kann ich gar nicht beurteilen, weil die habe ich zu selten gesehen, aber ich finde, die ist... Ach, die war da doch schon so recht lange. Warum hast du die so wenig gesehen? Die hat doch da andauernd angekündigt. Bitte? Du hast dir doch jede Folge NXT angeguckt, dann hast du die doch einige Male gesehen. Ja, ich gucke da ja nicht immer konzentriert hin und diese ganzen... Ja, die brauchst du ja nur hören. Und so. Nur bei dem ist mir das aufgefallen, weil das so ausgefallen schlecht war einfach. Das war ja diesmal sogar so schlecht, dass das Publikum anfing zu buhen. Eigentlich könnte auch Tiffany ruhig der GM, der geheime GM von Raw sein. Die hat ja jetzt als GM von ECW so viel Berufserfahrung in dem Job gesammelt. Der hat sich bestimmt beworben. Vielleicht wurde die genommen. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, und Ashley Valence teilt mit, das ist heute neben dem ersten Poll, also der ersten Umfrage bzw. Abstimmung. Formel 1-Rennen gab es da auch mit einer Pole-Position? Neben der ersten Abstimmung, die ja von 50% von den Pros und 50% von den Fans entschieden wird, heute auch der erste schon eliminiert wird. Ja. Lucky Cannon gewinnt die Herausforderung, also dieses Fass um den Ring tragen, und kann daher heute nicht eliminiert werden. Wie fandst du denn die Herausforderung mit dem ohne Ring tragen? Wir haben ja vorhin schon mit diesem, das Fass um den Ring tragen, habe ich ja schon meine Meinung gesagt. Was sagst du denn dazu? Ja, diese Herausforderung finde ich immer gut. Hier auch. Einzige, was mir nicht gefiel, also das, was du gesagt hast, fiel mir jetzt so gar nicht auf, fand ich nicht so schlimm. Am Anfang, ich weiß nicht, wer war zuerst dran? Ich glaube, das war Titus O'Neil, der die Tonne da quasi vor sich hingeschmissen hat und dann, Ja, genau, da wurde dann, erst meinte Matt Striker dann ja noch, okay, mach weiter, los. Und dann meinte er danach, okay, du kennst die Regeln, ist vorbei. Also das wirkte mir so ein bisschen, naja, fand ich nicht so toll. Ich nehme an, dass ungeplant. Matt Striker eine Ansage von hinten bekommen hat. Ja, genau, erst sagt er noch, mach weiter, und dann macht der Titus Daniel selber an, von wegen, hier, du kennst die Regeln, ist vorbei. Also das fand ich von der Wirkung her nicht so toll. Ansonsten freue ich mich immer über Herausforderungen. Ich fand's langweilig. Also wie gesagt, letztes Jahr war besser. Oder letzte Saison war ja dies Jahr, war ja nicht letztes Jahr. Die Matches der Ausgabe. Das war ganz schlecht. Ich würde gerne mal, also das hast du ja sicher in deinem Artikel, den du später veröffentlichen wirst, gemacht. Man müsste jetzt mal die Laufzeiten von der letzten Staffel mit den Laufzeiten dieser Staffel vergleichen. Da werden vielleicht 2 Sekunden mehr oder weniger sein, aber große Unterschiede gibt es da, glaube ich, nicht. Ich meine, dass ich da so recht gleiche Zeit noch im Gedächtnis habe. Aber es müssten eigentlich Unterschiede sein, weil die haben alle diese falsche Technik mit das Fass vor sich hertragen gewählt, und in der letzten Staffel haben das, glaube ich, nur 2 gemacht, und die waren ganz schlecht von ihren Zeiten. Und die wirklich hervorragenden Zeiten hatten, das waren die Tonne auf die Schulter genommen haben und dann wirklich um den Ring rumgesprintet sind. Aber bei 12 Minuten, das ging wohl noch. Also aus meiner Sicht müssten das 4-5 Sekunden Unterschied ausmachen. Nee, so viel nicht. Hast du das verglichen? Nein, aber 7-8 Sekunden kommt man nicht um den Ring, also das waren vielleicht 9 Sekunden. Recherchierst das mal und schreibst das mal in deinem Bericht auf, ne? In meinem Bericht nicht, nein, ich werde das vielleicht später nochmal nennen. Als ordentlicher Wrestling-Journalist musst du das so machen. Ja, in meinem Bericht ist fertig geschrieben, da wird nichts mehr dran verändert. Nicht mal das mit der Ehre wird verändert. Na, das wirst du, wenn du mal irgendwann bei einer Zeitung arbeitest, dann wirst du feststellen, da gibt es aber einen Chefredakteur, der sowas von dir verlangt. Ja, dann wird das natürlich verändert. Dann werden das auch mehr Leute lesen, dann wird das natürlich verändert. Dann wissen, ob das mehr Leute lesen. Naja, dann sollten es mehr Leute lesen. Na, wollen wir mal gucken. NXT-Ergebnisse, MVP besiegt Husky Harris via Face First Inverted DDT, 8 Minuten 24, 2 Sterne. Kaval, Lucky Ken, Michael McGillicuddy besiegen Eli Cottonwood, Alex Riley und Titus O'Neil via Various Way, 5 Minuten 24, 2 an Viertelsterne. Soll ich was sagen? Willst du was sagen? Nein, willst du anscheinend nicht. Die Matches waren beides langweilige Matches. Nö, fand Harris ich nicht. Gefällt mir von denen noch am besten. Husky Harris ist ein sehr guter Heel. Die Matches waren beide unterhaltsam. Nichts Besonderes, aber unterhaltsam. So, eliminiert wird Titus O'Neil. Und hier zeigt sich auch das größte Problem dieser Fanabstimmung von 50%. Die Faces haben einfach größere Chancen. Am Ende wird man also mehr oder weniger größtenteils nur noch diese Face-Matches sehen. Nee, das glaube ich nicht. Also pass auf, man weiß nicht, wie die Abstimmung genau gelaufen ist. Denn es ist ja so, dass diese Rangliste eine Mischung ist aus dem, was vom Internet abgestimmt wird, plus dem, was die Pros sagen. Das heißt, das Internet alleine entscheidet das nicht, sonst wäre ja auch beispielsweise dieser Riley, der ja ein Heel ist und der mit Sicherheit da bei den Internetabstimmungen nicht so gut abschneidet. Ja, ist richtig, das kann dadurch natürlich dann ausgewogen werden, aber ich denke, das hat man heute dann auch schon so ein bisschen gemacht, war Husky Harris auf dem, na, ich weiß nicht. Ich denke, so weit nach oben bekommt man das nicht, wenn die dann wirklich für jemanden ganz nach hinten packen, die Fans, dann, na, ich weiß nicht. Ja. Ich denke, da wird später schon dieses Problem auftreten, dass wir größtenteils noch diese Faces haben. Man muss doch mal gucken, ich weiß nicht, wie die Bewertungen im Internet dargestellt sind und ob man das wirklich sieht oder ob die von WWE verändert werden können. Ich weiß es nicht. Wie offen die sind. Das kann ja auch sein, dass das einfach nur eine Maske ist, wo du klickst und abstimmst. Ja, die Frage ist, ob man das die Ergebnisse danach sieht oder nicht. Das gar nicht angezeigt wird. Meistens bei den WWE-Dingern ist da ja immer das Ergebnis, ob es da war, ich weiß es nicht. Ich habe nicht abgestimmt, ich habe ja auch nur eine Wiederholung geguckt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die WWE schon dafür sorgen wird, dass derjenige gewinnt, den sie haben möchten und nicht, weil sonst könnten sie in so eine Situation geraten wie bei TNA, dass die Fans einfach nur, um WWE zu ärgern, irgendwas ganz Blödsinniges abstimmen und da werden die sich vorschützen. Da bin ich mir ganz sicher. So ist das. Caval ist auf Platz 1 gelandet. Caval ist so der Daniel Bryan dieser Ausgabe eindeutig. Dieser ja, aber Season. Aber auch jetzt nicht so wie Bryan Daniel ein Match nach dem anderen verloren. Die ersten beiden hat er zwar verloren, aber hat jetzt auch ein Match gewonnen. Ja. Husky Harris ist auf dem vorletzten Platz. So, die Show ist vor allem dank dem guten Mix unterhaltsamen Matches, eine Herausforderung, Spots, die Abstimmung. Zwar gab es einige Fehler und Unlogischkeiten und so, aber doch, das ist nicht so schlimm. Die Abstimmungen könnten aber noch zu einem Problem werden, wie genannt. Insgesamt fand ich die Sendung aber unterhaltsam, wie meistens. Ich fand sie langweilig. Ich nicht. Ja, hab ich gehört. Ich wollte nur sagen, ich fand sie langweilig. Ja. SmackDown vom 2.7.2010. Das war ja Freitag, ne? Ja. Warum? Ja, ne, nur so. Was sollte das jetzt? Ja, ich wollte das nur wissen, ob SmackDown am Freitag kam. Ja, natürlich. Big Show verspricht Jack Swagger nicht aufzugeben, solange er noch atmet. Cody Rhodes verhindert einen erneuten Angriff und attackiert mit Jack Swagger den Fuß von Big Show. Das ruft den neuen World Champion Rey Mysterio auf den Plan. Und als Resultat von diesem Opening-Segment gibt es im Main Event dann ein Tag Team Match. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wer hat jetzt Big Show, hat wen angegriffen und wann kam Rey Mysterio dazu? Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Hast du irgendwann mal den Namen Cody Rhodes erwähnt? Ja, habe ich. Da hast du ein bisschen zu schnell gesprochen. Denn Cody Rhodes ist mir nämlich entfallen. Ja, den habe ich nicht gehört. Ich dachte erst... Ne, das hast du sehr oft, dass du Sachen nicht hörst. Das... Hey, also gerade so wie du das runtergerasselt hast, klang das, als wenn du das Segment von der letzten Woche wiederholt hättest. Da habe ich jetzt gerade gedacht, hat er das verwechselt? Hat er die Wiederholung, die sie am Anfang gezeigt haben, von letzter Woche als Segment für diese Woche wiederholt? Also so blöd bin ich auch nicht, also... Nee, nur weil ich Cody Rhodes nicht gehört habe, den Namen. So, im Money in the Bank Match des blauen Brands sind Kane, Matt Hardy, Dashing Cody Rhodes, den Namen muss man jetzt ja immer dazu nehmen, diesen Nickname, Christian, Kofi Kingston und Big Show und es gibt noch zwei weitere Plätze, die noch nicht befüllt sind. Dabei gibt es jetzt Gerüchte, dass Drew McIntyre, der ja ein Visum jetzt hat, da mit rein konnte und auch Wade Barrett hat jetzt ein Visum und wird wohl bei der kommenden Raw wieder auftreten. Oh, hat Drew McIntyre das Visum bekommen? Ja. Also bei Wade Barrett, da wusste ich das, dass das nur eine Woche war. Bei Drew McIntyre haben viele gesagt, Da kann man noch nicht genau sagen, wie lange das dauert. Nee, der hat das jetzt auch und der wird dann, sobald da Storyline-technisch irgendwas gibt, was passt, wieder in die Show geschrieben. Ja, dann kriegt er auf jeden Fall einen Money in the Bank. Der war ja ursprünglich da vorgesehen. Also ursprünglich die zwei freien Plätze waren ja Drew McIntyre und CM Punk. Und Drew McIntyre hatte halt das Visumproblem und CM Punk hat sich ja dann verletzt. Wobei ich gar nicht genau mitbekommen habe, wie und wo der sich verletzt hat, ob da irgendwas bei einer Hausshow passiert ist oder was da war. Hast du da was mitbekommen? Ja, ich glaube, der hat sich zusammen mit R-Truth auch bei dieser Hausshow verletzt, ne? Könnte das sein? Ich meine schon. Mag sein, ich weiß es nicht. Tja. Aber es muss wohl dann was Schlimmeres sein. Das heißt, diese Armschlinge da, war das jetzt Storyline oder ist das wirklich eine Armverletzung? Ich denke, das ist Storyline vom letzten Mal, wo CM Punk aus der Halle gejagt wurde. Dann hat er irgendwie eine andere Verletzung. Aber es scheint ja wohl dann die Verletzung soweit so schlimm zu sein, dass er nicht bei Money in the Bank auftreten kann. Hast du irgendeinen Tipp, wer jetzt diese zwei Plätze einnimmt? Also das eine Drew McIntyre, das andere, ich habe keine Ahnung. Es fällt mir total schwer, bei diesem SmackDown-Brand da noch irgendjemanden zu wissen. Da ist, die haben nicht mehr viele Leute, ne? Nee, nicht wirklich. Das ist, das macht mir ein bisschen Sorgen für eure Hausshow im November. Ich hoffe, nee, das macht mir keine Sorgen. Also da bin ich eigentlich sehr sicher, dass es gut wird. Das, hoffentlich haben sie bis dahin noch ein paar Leute dann wieder zurückwechseln lassen oder so. Ja. Die Beziehung zwischen Dolph Ziggler und Vicky Guerrero hat sich nach einem zu langen Blick auf Rosa Mendes und der Niederlage gegen Kofi Kingston schon aufgelöst. In einer Special Money in the Bank Ausgabe der Peep Show wird Christian von seinem Gast Matt Hardy nach einem Streit darum, wer sich beim Pay-Per-View den Koffer schnappen wird, attackiert. Wie fandst du das Segment? Naja, es ging so. So mittelmäßig. Diese Mütze von Christian, die war total altbacken. Was war altbacken mit Christian? Die Mütze. Ach so, ja. Die gefiel mir nicht. Beiden sahen sowieso nicht irgendwie aus wie Stars, sondern mehr so wie irgendwie... Nee, Christian sah so ein bisschen aus wie so ein alter Kerl, der irgendwie in Rente geht und keine Ahnung hat. Und Matt Hardy, naja, wie so ein Kerl, der den ganzen Tag vom Facebook sitzt. Naja. Und zu viel Chips isst. Ach, nichts gegen Chips. Chips sind lecker. Chips esse ich auch den ganzen Tag. Ich habe mich heute auch hauptsächlich von Chips geernährt. Ja, dann bist du wahrscheinlich demnächst, im Moment bist du noch jung genug, aber dann wirst du wahrscheinlich in 5 Jahren auch so dick sein wie Matt Hardy. Ja, warum nicht? Ja. Luke Gallows wird gegen Kane disqualifiziert, da der Maskenmann eingreift. Kane will CM Punk verletzen, doch Serena will ihm helfen und belegt mit einem Video, dass CM Punk zu der entsprechenden Zeit, als der Undertaker attackiert wurde, sie vor dem Alkoholkonsum gerettet hat. Erste Streitigkeiten zwischen Serena und der Straight Edge Society treten auf. Ein sehr gutes Segment. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, was du jetzt aber gesagt hast, ist, CM Punk hätte sie vor dem Alkoholkonsum gerettet. Das ist aber nicht so. In dem Video ja, sie hat Alkohol getrunken, aber sie wurde dann vor weiterem Alkoholkonsum gerettet. Ja, aber sie hat vorher schon gesoffen wie ein Loch. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Also von daher hat sie im Prinzip gegen die Straight Edge Regeln absolut verstoßen. Und eigentlich müsste CM Punk sie aus der Straight Edge Society rausschmeißen. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich bin mal gespannt. Man weiß es nicht. Rey Mysterio hält ein kurzes Promo, dann folgt der Main Event, der sich aus dem Opening Segment ja gebildet hat. Auch hier lässt sich Jack Swagger disqualifizieren, da er wie auch schon. Da war doch noch der Frauenkampf dazwischen. Ja, ich habe hier nicht alles aufgefasst. Ich kann dir gleich die Ergebnisse nochmal vorlesen. Also, aber in den Gesamtergebnissen sagst du das dann. Ich habe hier die Ergebnisse nochmal. Ich habe die jetzt nicht mehr unter der jeweiligen Show. Ich habe die nochmal ganz unten. Gibt es Raw, NXT und SmackDown-Ergebnisse mit aufgeführt nach der Reihe mit den Ergebnissen via welchen Move und Zeit und Bewertung. Aber was auf jeden Fall interessant ist, dass Kelly, die sich ja wohl offensichtlich auch bei einer Hausshow ziemlich verletzt hat, wohl schon wieder fit ist und die hat dann in dem Kampf gegen Michelle McCool gewonnen. Ja, auch hier in diesem Main Event lässt sich Jack Swagger disqualifizieren, da er wie auch schon bei Big Show in letzter Woche den Ankle-Lock gegen Mysterio nicht löst. Eine Show, die eindeutig zu wenige Matches hatte. Jack Swagger wird ja jetzt mit diesem Ankle-Lock als neuen Finisher, so als der Kurt Engel böse gezeigt. Der Ankle-Lock, der gehört hat ja früher mal quasi in der WWE Kurt Angle und jetzt schon. Ja, man will den so ein bisschen als Kurt Angle darstellen. Passt ja auch so anzugtechnisch und so. Passt ja auch ganz gut. Was hältst du denn davon? Es kommt nicht passend drüber, da man Jack Swagger einfach zu viel verlieren lässt, beziehungsweise verlieren gelassen hat. Es kommt nicht rüber. Zudem ist der Wrestler auch nicht so gut wie Kurt Angle. Also ich finde Jack Swagger nicht schlecht, aber ein Kurt Angle ist er eindeutig nicht. Aber das Gimmick, finde ich, passt am besten zu ihm. Wenn man sich, ja, das stimmt also schon. Der Finisher-Move Ankle Lock passt am besten zu ihm, wenn man sich die anderen Wrestler anguckt, weil er noch zumindest damals im College Wrestling von denen, die heute da im Roster sind, der Beste ist. Nicht so gut wie Kurt Angle, aber so ein Olympia-Medaillengewinner, den findest du halt auch nicht alle Tage. Das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. So gut ist ja so gut wie keiner in dem Sport. Von daher passt das, finde ich, am ehesten noch zu ihm. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Weil man hat seine Title Runs ziemlich schlecht aussehen lassen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Weg, ihn wieder ein bisschen aus diesem Tief rauszuholen. Ist richtig. Schlecht ist es eindeutig nicht. Man muss ein bisschen dran arbeiten, aber schlecht ist es nicht. So, SmackDown, eine Show, die eindeutig zu wenige bzw. zu kurze Matches hatte. Unterhaltsam mit Schwächen. Ja, du, ich fand die ganze Woche die Wrestling-Shows nicht berauschend. Hab mich auch nicht vom Hocker gehauen, SmackDown. Vielleicht war ich auch zu sehr noch begeistert von der UFC. Das muss wohl sein, weil du hast ja irgendwie alle Sendungen schlecht bewertet. Du hast anscheinend alle Sendungen schlecht bewertet. Also du warst wohl noch etwas zu entzückt von UFC. Ja, die ersten beiden Sendungen habe ich ja gesehen, bevor UFC lief. Ne? Also naja, trotzdem. Die SmackDown habe ich halt danach gesehen und ich fand aber... Es war alles unterhaltsames Mittelmaß. Es gab bei SmackDown noch zumindest zwei interessante Segmente, fand ich mal. Und zwar dieser neue Wrestler, dieser Mexikaner, wie heißt der, Alberto Del Rio oder so? Ja, das fand ich total überzogen, also der wird nicht viel. Also der Trailer da, der war schon mal absolut gar nichts. Weißt du denn, wer das ist? Nö, nee, keine Ahnung. Denn wenn ich das richtig weiß, ist das der Wrestler, der in Mexiko als Dos Cabos Junior wrestelt. Ach, der ist das. Ja, okay, dann wird er vielleicht doch was. Und die Geschichte, die dahinter steht, finde ich viel interessanter. Und da sollten wir nochmal kurz drüber sprechen. Denn in Mexiko hat er genau wie Rey Mysterio und viele andere Wrestler auch mit einer Maske gewrestelt. Und die WWE hat ihn ausgesucht, nicht notwendigerweise, weil er jetzt der beste Mexikaner da ist vom Wrestling-Technischen, sondern weil er als einer der wenigen Mexikaner auch gutes Englisch spricht. Das kann man in diesen Promos auch durchaus hören, zwar mit Akzent, aber spricht ja doch recht gut. Und das Seltsame ist, als WWE dann ihn schon in Hausschuss hat kämpfen lassen und die haben ihm gesagt, du musst ohne Maske kämpfen. So wie WCW das damals Rey Mysterio auch irgendwann gesagt hat, du musst ohne Maske kämpfen. Und normalerweise in Mexiko legt man seine Maske nicht so ab, sondern da hat man ein riesen Match, Maske gegen Haare oder so, und verliert vielleicht mal die Maske. Und das ist dann aber auch eine große Schande. Und da hat das ja eine ganz andere Tradition. Und dass die WWE ihn gerufen hat und er die Maske ablegen muss und der das dann auch gemacht hat, weil er doch das ganze große Geld da verdienen will, das ist dann schon ein gewisser Skandal. Am Anfang hat man das dann in Mexiko so gemacht. Da gibt es ja noch die ganzen Wrestling-Zeitungen, die auch wöchentlich rauskommen und nicht monatlich. Da hat man keine Fotos von ihm ohne Maske gezeigt. Da hat man, wenn man ihn im WWE in den Dark Matches gezeigt hat, hat man das Gesicht irgendwie retuschiert oder so, dass man das nicht erkennen konnte. Und jetzt ist es aber natürlich zu spät, weil jetzt ist er auf SmackDown. SmackDown läuft auch im mexikanischen Fernsehen. Und da ist er jetzt ganz klar und ohne Maske zu sehen. Das heißt, das wird mal ganz interessant werden, wenn er bei der WWE sich nicht lange hält, weil er vielleicht nicht gut genug ist. Das könnte ja sein. Ob er dann, wenn er nach Mexiko zurückkommt, sich davon wieder erholt. Rey Mysterio hat sich ja davon wieder erholt, aber die sozusagen WWE hat ja jetzt bei Rey Mysterio das bisschen das Problem, oder das, was ich zumindest schade finde, dass diese ganzen tollen Matches, die er zu WCW-Zeiten hatte, als er die Maske nicht auf hatte, dass die alle nicht verwertet werden. Ja. Und dasselbe Problem könnte dieser Dos Cabos Junior dann auch irgendwann haben. Ja, so ist das. Also, wie der Charakter vorgestellt wurde in diesem Trailer, gefiel mir nun nicht so gut, aber na, mal sehen, wenn er im Ring gut ist. Ich verstehe das gar nicht, warum die WWE nicht einen zweiten Wrestler mit Maske haben will. Gut, jetzt ist diese... Ja, das wäre perfekt, so ein Mask-gegen-Mask-Match und so. Also, naja, man weiß es nicht. Ich finde das ich finde das ziemlich schlecht, weil... Ja, so einen zweiten Maskencharakter und dann als Heel und dann Face gegen Heel, Maske gegen Maske, das wäre eigentlich perfekt, so irgendwie für WrestleMania, SummerSlam oder so. Ja. Aber... Ja, oder auch einfach auch, durchaus auch als Face, weil Rey Mysterio wird ja nun auch nicht mehr ewig weiterkämpfen, dass wir dann nach ihm nochmal jemanden haben, der auch eine Maske hat, weil die verkauft... Ja, der kann dann natürlich auch Face turnen bei diesem Maske gegen Maske Match oder irgendwie so. Genau, und die verkaufen sich ja als Merchandise natürlich super, die Maske. Ja, ja. So, nochmal ganz schnell die Smackdown-Ergebnisse. Kofi Kingston besiegt Dolph Ziggler via Trouble in Paradise, 4 Minuten 13, 2 Sterne. Kane besiegt Luke Gallows via Disqualification, 1 Minute 26, 1/2 Stern. MVP besiegt Chavo Guerrero via Drive-By-Kick, 2 Minuten 4, 1 Stern. Kelly besiegt Michelle McCool via Roll-Up, 1 Minute 47, 1 Stern. Und Rey Mysterio und Big Show besiegen Jack Swagger und Cody Rhodes via Disqualification, 7 Minuten 7, 2,5 Sterne. Was war denn dein Match der Woche? Ich mache momentan keine Match der Woche mehr. Ich werde, zum einen hat das den Hintergrund, dass jetzt so ein paar Wochen kam, wo nicht gerade Dramatisches da war, was ich jetzt als Match der Woche bezeichnen will. Ich werde wohl am Ende dieses Monats einen Blog-Eintrag machen, wo ich die zwei, drei besten Matches von den Weekly-Ausgaben, besondere, erwähnenswerte Matches nenne und dann von den Pay-Per-Views vielleicht auch noch. Es gibt einfach nicht jede Woche etwas, was man Match der Woche grünen will. Das ist nicht... Was hast du denn diese Woche TNA Impact? Habe ich natürlich nicht geguckt. Ach so. Ich gucke mir heute Abend diese tolle Sache an, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich muss nochmal gucken, was ich hier gerade bei YouTube eingegeben habe. UFC 116. Nee, das natürlich nicht. Ich gucke mir heute Abend an. Warte, es kommt gleich. Halfpint Brawlers. Ich freue mich schon. Guck dir mal lieber auf UFC 116 an. Ich hab's ja gesagt, aber gut, wenn du es nicht willst. Ich guck mal das auf jeden Fall auch noch an. Ich habe morgen Vormittag ja noch Zeit, dann werde ich mir das mal angucken. Ja, aber UFC, das macht auch keinen Sinn, wenn man sich immer nur einzelne Sachen anguckt, weil dann weiß man nicht wirklich, wer da kämpft und dann ist es immer ein bisschen schwierig da. Weil das Interessante bei solchen Kämpfen ist natürlich, dass man wirklich dann sich überlegt, na, für wen bist du denn und dann mitgeht in den Kämpfen und man weiß ja wirklich bei denen nicht, wie es ausgeht. Das ist das, was dem Wrestling ein bisschen fehlt. Ne? Man weiß zu oft schon wirklich, wie es ausgeht. Ist richtig. Das ist ja auch das Schöne an UFC. Man kann da durchaus gut einsteigen. Man weiß mal nicht genau, wo der jetzt so toll ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, okay, das ist mein Favorit und dann da so mitfiebern. Ja. Aber ich glaube, ich fange an, ein bisschen UFC zu gucken. UFC war eine ganz toller Pay-Per-View. Ja. Dann wurden heute Tickets bestellt. Was habt ihr für Tickets bestellt? Für die Lena-Tour 2011. Oje. Wo wollt ihr da hin? Dortmund, Westfalenhalle. Dortmund, oder was? Dortmund, Westfalenhalle. Wieso das denn? Ist das nicht, weil das am Wochenende ist, oder was? Nee, also es ist groß, viel von denen ist in Ferien, also das wäre kein Problem. Nee, das hat damit zu tun, dass halt schon recht viele Tickets weg sind, beziehungsweise auf jeden Fall nicht verfügbar und jetzt so von wie das da so ist, so von nah dran und so, ist es da am geeignetsten. Zudem fährt man da nur knappe 3 Stunden hin, also. Sind das nicht Stehplätze in den Ja, auch Stehplätze, wir haben aber Sitzplätze. Achso. Dortmunder Westfalenhalle ist eine ziemlich alte Halle, ne? Ja, das ist diese alte, runde Halle, da war ich auch noch nie, also da bin ich mal sehr gespannt, was die so hergibt. Weil die Stadt selber wahrscheinlich nicht so schön ist, aber wahrscheinlich fahrt ihr auch eh nur abends zum Konzert, schätze ich mal, ne? Ja, das weiß ich noch nicht genau, aber da kann man von ausgehen. Wann ist das? 19. April 2011. Das dauert also noch. Ach Gott, das dauert ja noch. Ja, ich habe das gesehen, dass die Konzerte stattfinden. Ich habe auch so einen Ticketalarm von Eventim bekommen, aber die spielt ja auch hier in Hamburg in der TUI Arena. Hannover. Aber muss ich sagen, das weiß ich nicht, das reizt mich irgendwie nicht. Nee, okay. Ich glaube nicht, dass sie genug Musik hat, um länger als eine Stunde auf der Bühne Musik zu machen. Da kann ja noch was kommen. Ein langweiliges Vorprogramm noch kommen und weiß ich nicht, also die Single finde ich ganz schön und bei dem Song Contest, das fand ich auch ganz gut, aber ob ich mir das jetzt den ganzen Abend live anhören muss, ist nicht so meine Sache. Ich werde dann berichten, falls du dich da nicht noch umentscheidest, was bei dir durchaus passieren kann. Nee, ich habe mir dafür eine Konzertkarte für Bonaparte in Hannover gekauft und hoffe, dass ich das Konzert überleben werde. Ja. Hast du da schon mal Berichte von gehört oder gelesen? Nee. Du musst mal bei Bonaparte nach den Konzertberichten lesen. Die sind ähnlich verrückt wie das erste das Album, was ich mir von denen in Emmen gekauft habe. Ja, was passiert da denn so? Sie nennen ihre Konzerte auch Zirkusshow und die Leute, die auf diesen Konzerten waren und berichten gerne mal von irgendwie Muskelkater und blauen Flecken, weil da wohl auch im Publikum sehr viel und sehr wild hin und her gesprungen wird. Und das ist hier in Hannover auch im Faust, das heißt eine relativ kleine Halle, wo ich auch schon mehrfach Konzerte erlebt habe, unter anderem zum Beispiel Adam Green. Und wenn es da in dem Raum wild zugeht, da kannst du auch nicht viel ausweichen. Das ist dafür zu klein. Ja, Thomas, dann wünsche ich dir viel Spaß. Da bist du mittendrin und da bin ich mal sehr gespannt, ob ich das überlebe. Ja, das wollen wir natürlich hoffen, ne? Ja, wollen wir hoffen. Ja, dann habe ich die zweite CD für das den... Das wird bestimmt ein Spaß. So, herrlich, da freue ich mich drauf. Ja, ich muss sagen, ich hatte die CD auch schon in der Hand. Ich war letztens, als diese extreme Hitze war und die dann wieder umschlug und dieses etwas kältere. Ich leih dir die mal aus, brauchst du die nicht zu kaufen. Nee, ich hatte die auch schon wieder in der Hand, aber ich dachte, ne, okay, die kriegst du dann ausgeliehen. Ja, ja. Ja, ich leih dir die mal aus. Nee, ich habe mir dann was anderes mitgenommen, wo ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube auf Spiegel Online habe ich das gelesen, dass sie recht gut sein soll. Robert Francis, Before Nightfall, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Kenne ich gar nicht. Das Robert Francis ist ein Mann, nehme ich an. Ja, natürlich. Ich werde gerade mal live auf Spiegel Online gucken, ob ich das da wiederfinde. Das klingt ganz gut. Das ist ruhiger. Da sind die Texte natürlich netterweise wieder mit dabei. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich jetzt auch noch nicht reinhören weiter. Ist das Singer-Songwriter, so Folk, die Richtung? Das ist durchaus möglich. Ich werde gerade mal gucken. Das wird dann auf jeden Fall gehört. Die nächste Ausgabe, ich hatte ja eine Ausgabe Sounds jetzt schon vor kurzem, die nächste Ausgabe erscheint am 9. diesen Monats. Also das Robin-Album, da muss ich dir zustimmen, das finde ich auch hervorragend. Das ist super. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt zweimal das Album von The Drums gehört. Und? Beim ersten Mal dachte ich, so gut ist das gar nicht. Und beim zweiten Mal dachte ich, das ist ja sensationell gut. Mhm. Und beim zweiten Hören hat mir das so gut gefallen, dass ich mir die EP, die haben ja Anfang des Jahres eine EP mit 7 Stücken, Summertime heißt die, rausgebracht, die habe ich mir jetzt bei Amazon auch noch bestellt, die müsste irgendwann dann nächste Woche kommen. Also die habe ich mir wirklich als CD dann bestellt. Mhm. Die kann ich dir dann auch mal beide ausleihen. Ja, das ist auch schön. Ja, ich muss sagen, also das The Gaslight Anthem Album ist auch durch gut. Ja, das möchte ich auf alle Fälle mal ausgeliehen haben. Ja, natürlich. Und dieses Marina and the so und so. Ja, das ist ganz nett. Ja. Stimmt, das hatte ich dir vergessen auszuleihen. Genau. Ich werde gerade mal bei laut.de gucken, was zu diesem netten Herren da steht. Zu welchen netten Herren? Robert Francis? Ja, genau. Wir haben ja heute die PlayStation 3 unten angeschlossen am Fernseher, um da mal zu gucken. Also das Bild ist schon der Wahnsinn. Was wolltet ihr da gucken? Blu-ray oder? Ja, genau, Blu-ray. Also, was wolltet ihr denn für ein Film? Achso, die ist District 9. Ja, generell einfach nur mal reingucken. Aber hier bei Dingens Lauti hat die 3 Sterne von der Redaktion von den Lesern 5. Und was steht da als einleitende Sätze? Lies mal die ersten 3-4 Sätze vor. Ist leider schon wieder weg. Entschuldigung. Ich bin jetzt schon wieder auf Spiegel Online. Ich werde hier mal gucken. Ich meine das Bild, also ich hätte da, ich, das Bild, das habe ich auf jeden Fall schon mal bei Spiegel Online gesehen. Da bin ich mir recht sicher. So, wollen wir doch mal gucken hier. Kann sein, dass das schon ein bisschen her ist. Hier ist das The Drums Album. Letztens The National jetzt auch endlich gesehen bei uns bei Mediamarkt. Die haben sie jetzt auch nach langer, langer Zeit endlich mal bestellt. Habe ich nicht mitgenommen. Da hört man jetzt eh nicht von, ne? Das scheint sich so richtig kommerziell, wie alle gesagt haben, das wird eines der erfolgreichen Indie-Alben des Jahres. Weiß ich nicht, also in den Charts oder so habe ich das nirgendwo gesehen. Aber ich achte jetzt auch nicht so auf die Charts. Nicht auch nicht. Charts ist eigentlich eher so das Mainstream-Zeug. Das ist ein Mainstream, ich hatte da ja mal reingehört. Also das klingt nicht so stark nach Mainstream. Nicht wirklich. So, dann rufe ich auf, falls Chris oder Chris, also ich habe keine Ahnung, was ich da sagen soll, mithören sollte, kann der sich gerne mal per Mail bei mir melden, ob der denn gerne für die 100. Folge mitwirken möchte. Schreibst du ihm noch eine Mail? Nee, ich bin zu faul zu. Nee, 3 Fragezeichen Hörproben-Quiz, also der kann sich dann auch gerne via Kommentar melden, ob der da Interesse dran hätte. Und dann sollte ich vielleicht mal anfangen, ein paar Hörproben rauszusuchen. Welche Ausgabe haben wir denn heute überhaupt? Die ja, wir haben heute die 98. Oh. Da sollten wir auch noch mal was zu sagen. Also wir müssen... Oh, ach du Schande, dann fällt ja die 100. direkt in deinen Urlaub. Nee, also wir werden nächstes Wochenende keine Sendung machen, weil wir am Freitag direkt in den Centerpark fahren. Ja, aber wann machen wir denn die Money in the Bank Tipps? Ja, warte, die Money in the Bank Tipps macht also am nächsten Wochenende ist dann ja Money in the Bank. Am nächsten Wochenende fahren wir Samstag früh los. Das heißt, wir müssen uns am Freitag Nachmittag dann nochmal hier eine Sendung aufnehmen. Okay. Dann können wir Money in the Bank Tipps und die 100. Sendung mit Money in the Bank Review und allem drum und dran wird sich dann so ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich das dann ja alles erst gucken und aufholen muss. Also so zwei Wochen nach Money in the Bank gibt's dann wohl Drucky Drummer Nr. 100, denke ich mal. Aber Money in the Bank ist doch nicht nächste Woche, oder? Übernächste Woche. Ich habe ja auch übernächste Woche gesagt. Nächstes Wochenende werden wir kein Dingens aufnehmen. Übernächste Woche machen wir dann das Tippspiel und circa 2 Wochen nach dem Pay-Per-View gibt es dann Review in der 100. Ausgabe mit allem drum und dran. Na, dann mache ich in der nächsten Woche mal eine Riegenglocke. Ja, viel Spaß. Achso, nee, den Blog gibt's ja gar nicht mehr. Ich kann die dann natürlich auch gerne hochladen, wenn das dein Wunsch ist. Dann musst du aber natürlich erst die alte Ringglocke-Musik finden. Die habe ich bestimmt noch irgendwo, da gibt es die bestimmt noch auf meinem alten Rechner oder so. Dann wäre ich dann natürlich, dann würde ich die natürlich verlinken. Also das wäre übrigens ja auch noch was für die 100. Sendung, wo du das gerade sagst. Du könntest ja mal 3 neue Titelmusiken raussuchen und die alle vorstellen und ich sage dann, welches die neue Musik wird. Super, Thomas. Super. Fantastische Idee. Ja, ne? Dann werde ich natürlich die Ringglocke-Musik nehmen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, die war super. Ja, die werde ich natürlich nicht nehmen. Meine alte Musik war auch sehr recht gut. Da warst du ja ein bisschen neidisch und hast sofort gefragt, wo ich die denn her habe. Nein, das stimmt aber ja gar nicht. Aber ihr wart auch, habe ich gehört, am Freitag im Zirkus, ne? Ja, mit Oma. Wie war denn das? Ja, war gut. Da hat Oma dir bestimmt auch schon von berichtet. Ja, ich wollte nur aus deiner Sicht hören. Oma war ja vollkommen begeistert. Ja, das stimmt. Und Oma hat gesagt, Mira wäre auch ja vollkommen begeistert gewesen. Er hätte da laut gejubelt und geschrien. Ja. Und dann hat sie gesagt, aber bei Mirko bin ich mir nicht so sicher. Der ist ja mal ein bisschen ruhiger bei solchen Sachen. Ja, ich halte mich dann natürlich zurück. Ich habe mich zurückgehalten, aber es war wirklich gut. Nee, war wirklich gut. Ich halte mich dann natürlich zurück. Also ich springe da jetzt nicht von meinem Sitz auf. Oder schreie da irgendwie rum. Was? Hat Mira das gemacht, vom Sitz aufspringen? Vom Sitz aufspringen nicht, aber rumgeschrien. Ich fand's auch sehr gut. Hab's dann natürlich ruhig genossen. Ja. Also das klang auch, was Oma erzählt hat, das klang nicht mehr so wie früher, so ein billiger Zirkus war. Das klang relativ aufwendig und... War wirklich aufwendig. War mit Pyro und allem drum und dran, also war ja Zirkus Krone. Größte Zirkus Europa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne, war auf jeden Fall größer und so als alles andere aufwendiger. Mehr Programm. Ging knapp 3 Stunden, also war ordentlich. Ja, meine Seitenbanko-Tickets habe ich noch nicht alle verkauft. Ne? Habe ich erst 1 verkauft, da habe ich noch 3 von. Mhm. Also überlege ich im Moment, da werde ich wohl nur noch jetzt sehen, dass ich 2 verkauft bekomme. Da gehe ich wahrscheinlich alleine hin. Da habe ich jetzt nämlich neulich gehört, als von dem Wrestling Observer, da diese Leute von dem Message Board sich alle in Las Vegas getroffen haben. Da waren einige von denen dann da bei der Vorstellung, das ist ja ein bekannter kanadischer Zirkus, da waren einige dann bei der Vorstellung, die in Las Vegas hatten an dem Wochenende. Da muss wohl ziemlich gut und auch sehr, sehr aufwendig sein. Das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt auch schön. Dann muss ich nochmal überlegen. Tja. Welches Buch liest du gerade? Das neue Buch von Craig Russell, Walküre. Sehr gut. Das ist doch der mit dem Wolfsblut und so, ne? Ja, genau. Ach, dann hat er diesmal was gar nichts mit einem Tiermärchen zu tun hat. Walküre ist ja jetzt von Richard Wagner. Ja, Walküre, da geht's um weibliche Ninja. Das klingt ganz interessant. Und schon angefangen oder erst jetzt auf dem Stapel? Nee, das liegt nicht auf dem Stapel. Ja doch, es liegt hier auch auf dem Stapel, weil ich hier generell einen Buchstapel am Bett habe. Aber schon angefangen? Ja, angefangen. Sehr gut. Werde ich heute Abend auch wieder weiterlesen, neben meiner Welt am Sonntag. Ich lese ja sonst immer die Bilder am Sonntag, die gab's heute nicht. Jetzt lese ich die Welt am Sonntag. Was für eine umfassende Zeitung. Neben der werde ich dann auch noch das Buch weiterlesen. Das ist auf jeden Fall mal eine Verbesserung von der Zeitung. Ja, nächstes Wochenende werde ich auf jeden Fall wieder die Bild am Sonntag lesen, denn in Holland im Centerpark gibt's nur die Bild. Da gibt's keine andere deutsche Zeitung, also da bleibt mir nichts anderes übrig. Da merkt man, also wenn du sowas liest, da wird sich deine Sprache nicht verbessern, da wirst du Schwierigkeiten haben, irgendwann mal journalistisch tätig zu werden. Ja, also die Welt am Sonntag, die ist auf jeden Fall gut. Also wenn ich die bekomme, dann werde ich die jetzt weiter mal so lesen. Die ist gut. Also da kann man sich dann auch durchaus, so die nächsten 3 Tage kann ich mich da durchaus noch mit beschäftigen, also bis ich da alles gelesen habe. Ja, alles kann man nicht lesen, aber die habe ich mir auch ab und zu mal geholt. Die ist ganz gut. Ja, morgen gibt's dann einen neuen Spiegel. Weiß ich noch gar nicht, was die Titelgeschichte ist. Irgendwas gab's, irgendwas... Warte, ich kann's dir gleich sagen. ...in der CDU wegen der Atomkraftverlängerung der Laufzeiten. Im morgigen Spiegel ist auf dem Cover, beziehungsweise auf dem Cover der Spruch, Schluss mit dem Schulchaos. Na, das klingt nach Sommerloch. Da haben sie wohl eine Geschichte, die sie schon länger recherchiert haben, rausgeholt, damit auch ein paar Leute, die da schreiben für den Spiegel, mal in Urlaub gehen können. Ja, das macht nichts, das... So, wenn die Sommer- und die Ferienzeit kommt, dann kommen häufig so generelle Themen, die nicht unbedingt tagespolitisch sind, weil die können sie schon vorher vorbereiten und schreiben, sodass die Schreiber dann während der Sommerzeit ein bisschen Urlaub machen können. Klingt so ein bisschen nach. Muss deshalb nicht schlecht sein. Nee, ich lese im Urlaub auch Spiegel und so weiter, also das... Ja. Naja, das war das. So, jetzt, wie lange haben wir denn jetzt? Jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen, denke ich, ne? Ja, wir machen momentan immer wieder sehr lange Ausgaben. Wir hatten ja eigentlich mal geplant, die etwas kürzer zu machen, aber das klappt sowieso nicht. Das ist schon wieder 1,5 Stunden geworden, oder? Nee, soweit auch noch nicht. Aber ich weiß ja, wir hatten früher sogar mal geplant, beziehungsweise ich hatte das, drei Sendungen pro Woche, das war ein bisschen viel. Das hatten wir wahrhaftig mal gemacht und früher mal die Wochen-Specials. Fantastisch. 3 Sendungen pro Woche kriege ich locker hin. Ja, und dann die Wochen-Specials. Jeden Tag eine Sendung und die gingen dann circa 10 Minuten. Super. Oh, ich habe übrigens, ja, das müssen wir auch nochmal besprechen. Es gibt ja in der Podcast-Front noch große Konkurrenz jetzt auch für dich. Es gibt ja das, wie heißt das, von Mira, Music... Times? Music Times. Ein ganz großer Konkurrent, vor allem, weil es auch um Wrestling geht, natürlich. Aber bisher gab es nur 2 Ausgaben. Ich warte ja mit großer Spannung auf die 3. Ausgabe. Ich muss mir mal die 2. Ausgabe anhören. Du musst dir mal die 1. Hast du die gehört? Nee, ich hab die nicht. Ich hab die hier so direkt gehört, wie die nebenan aufgenommen wurde. So, die 1. ist ja super. Die sind ja mit einer Begeisterung da bei der Sendung. Das ist ja unglaublich. Ja, was man von uns ja nicht immer sagen kann, aber... Ja. das war jetzt super, Thomas, das war super. So jubelnd und reinrufen. Die 2. Sendung ist auch sehr unterhaltsam, aber da ist halt nur einer, der spricht. Ja. Aber ist trotzdem gut. So, wollen wir hier doch mal live reinhören? Sehr, sehr lebhaft und sehr unterhaltsam. Was man von uns ja nicht immer sagen kann. Nee, so wie ich gerade unterhaltsam gesagt habe, geht es quasi noch ein Stück lauter dann die ganze Sendung durch. So, wir werden uns das hier mal live anhören. Und deshalb dauern die ja auch nur 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, das schaffen wir nicht, du. Also, haben wir schon mehr. Wenn ich so wie die das machen, mit so viel Energie die Sendung machen würde, wäre ich nach 10 Minuten auch schon K.O. Ja. Dabei liege ich hier schon auf der Couch. Lauter. Geht nicht lauter. Heute habe ich einen Spezialgast, nämlich meine Freundin Wiebke. Hi! Und heute reden wir über Katja Candela, Lena Meyer-Landrut und Menowin Fröhlich. Genau. Warum machen wir das eigentlich nicht, du? Sag mal, wir werden die 100. Ausgabe, werden wir so beginnen. Heute sprechen wir über und Thomas ruft dann ganz laut raw rein. Hey, Wir werden praktisch die Themen reinsingen, du. Ja, singen wollten wir ja bei der 100. sowieso noch. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir wollten ja das Sing-Quiz Schon machen. die ganze Zeit am üben. Ich habe ja eine sehr schöne Singstimme. Ja, ich auch. Fantastisch. Nee, das machen wir dann bei der 100. Ausgabe. Werden wir das genau wie die da machen, werden wir das hier auch reinschreien, die Themen. Jawohl! Ja. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Du kannst ja mal in einem, die 100. Sendung wirst du ja wahrscheinlich nicht am Stück aufnehmen, sondern in Segmenten und dann zusammenschneiden. Du kannst ja mal ein 10-minütiges Segment mit Mira machen. Ja, so ein bisschen Werbung für die Seite, das kann man gut machen. Ja, wir müssen gucken. Also natürlich werde ich dann den größten Teil werde ich natürlich mit dir machen. Da wird natürlich einmal das Review anfallen. Das Ja, werden wir einmal aufnehmen und dann werden wir einen anderen, werden wir das Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz und das Sing-Quiz und andere Sachen aufnehmen. Dann muss ich mit Chris, wenn das klappen sollte, was ich hoffe, auch das Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz. Vielleicht kriege ich Mama auch noch vors Mikro, dann kann ich das auch noch mal zum dritten Mal machen. Und dann muss ich gucken, Mira natürlich auch noch. also ich schätze, das wird insgesamt eine 4-stündige Sendung. Ja, unser Rekord liegt, ich weiß nicht, irgendwie bei 2,5 Stunden oder so. Das kann ich, weil wir hatten, glaube ich, mal eine Sendung, ging nicht mal eine Sendung 3 Stunden. Ja, ich weiß, ich glaube schon. Das, vor allem war das Tolle, das war keine Jubiläumssendung, das war eine reguläre Sendung und das war nicht geplant. Also für uns ist es ja kein Problem, weil für uns ist das ja unterhaltsam, aber wenn ich mir dran denke, wenn ich dran denke, dass sich das auch irgendjemand anhören will. Ich denke ja, wenn ich Podcasts höre, auch immer, oh Gott, ist schon wieder so lang geworden. Hätten die das nicht ein bisschen kürzer machen können? Ich höre mir ja lieber die kürzeren Sendungen an. Ja, vielleicht machen wir das jetzt immer so. Wir werden wirklich jede Aber Woche darauf wie. kannst du ja einen Trick anwenden. Du kannst ja einfach, wenn du die Sendung Du, wir machen das wie bei Dave Meltzer beim aufnimmst Observer. und kompakt in 30 Minuten das Wichtigste aus der Woche und dann laden die Leute sich das runter und denken, ah, das sind aber lange 30 Minuten jetzt. Nein, das solltest du lieber nicht machen. Nein, wir machen das wie beim Observer. Wir werden jetzt jeden Tag werden wir eine neue Sendung machen. Wir werden einfach am Wochenende eine Sendung wie jetzt aufnehmen und werden die dann jeweils in so 10 Minuten einteilen. Und fantastisch ist das dann. Du, der Wrestling Observer, der macht ja mittlerweile teilweise schon mehr als eine Sendung am Tag. Da kommst du schon nicht mehr danach. Ich suche aber auch wirklich aus, was ich mache. Aber es gibt beim Observer auch eine Sendung, die nennt sich Wrestling Weekly. Die kommt wirklich nur einmal die Woche, das sind dann drei Moderatoren zusammen und die machen so in einer Stunde, maximal eine Stunde 10, 20, das auch so ein bisschen wie wir das machen. Nur das eine ist halt jemand, der früher selber auch gewrestelt hat. Tja, wir sind halt noch nicht so erfolgreich, ne? Das weiß man nicht. Da fehlt es dann. Das weiß man nicht. Nein. Also das Szenario ist ja so ähnlich wie bei uns. Also es gibt den erfahrenen 70-jährigen ehemaligen Wrestler, der heute noch Trainer ist. Ja, das wäre dann Thomas. Das bin ich ja quasi mit meiner ganzen Wrestling-Erfahrung. Und ich bin ja auch Booker und Trainer und habe sogar ja mal eine Wrestling-Promotion geleitet. Ja, die Ringglocke. Nee, das war ja nur meine Sendung danach. Aber ich habe ja auch meine eigene Promotion gehabt. Thomas, wie wär's denn, wenn du demnächst in der Woche meine Ringglocke aufnimmst und ich würde die dann reinstellen? Das wäre perfekt. Oder du nimmst für die 100. Sendung extra eine 10-minütige Ringglocke-Ausgabe auf, die ich dann auch reinschneiden kann. Nee, ich da werde ich in der Woche wahrscheinlich, wenn ich arbeiten muss, nicht zukommen. Schade. Da müsste ich, aber in mir, vielleicht kann ich ja an dem Wochenende, wo du unterwegs bist, wo wir nichts aufnehmen. Was war das? Nächstes Wochenende? Ja, nächstes Wochenende. Mal gucken, vielleicht kann ich da was vorbereiten, dass ich da mal so eine 17-stündige Sendung mache. Das wäre toll. Also 10 Minuten reichen aber nicht aus. Okay. Was wolltest du noch sagen? Und wer bin ich dann? Ja, Wer bin ich, wenn du der 70-jährige erfahrene Kerl bist? Wer wie bin ich? Gesagt, Figure 4 Weekly, die machen mehr als eine Woche, als eine Sendung pro Tag mittlerweile, aber auch sehr, sehr gute Sendungen halt, ne? Ja, wer bin ich, wenn du der 70-jährige erfahrene Kerl bist? Wer bin ich? Dann gibt es noch einen, also es gibt einen, der dann hinterm Newsdesk sitzt, der quasi die Themen und die Nachrichten der Woche auch von diesem Newsdesk dann vorliest oder sagt, was das Thema war und dann diskutiert der 70-Jährige und dann noch ein anderer, der etwas jünger ist, der auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache hat, weil der wohl auch mal schwer erkrankt war und das ist dann eher du. Du bist ja krank. Aber nicht, weil ich erkrankt bin oder sowas. Und ich bin der alte Wrestler. Ja, ich bin da wohl beides. Ich lese die Neuigkeiten vor. Ich lese hier immer meine Notizen vor und ich kommentiere so, wir müssen bald Schluss Weil die machen. Notizen sind ja nicht deine Neuigkeiten. Wenn du dir die Sendung von heute nochmal anhörst, du hörst ja, bevor du die reinstellst, die nochmal komplett durch. Das muss man ja auch sehen. Nein, das mache ich natürlich nie. Dass du sehr strikt in der Qualitätskontrolle bist. Du überprüfst ja jede Sendung nochmal, hörst das Minute für Minute durch, guckst genau an. Wenn ich das machen würde, du, dann würdest du die Sendung in einer Woche nicht geben. Justierst danach, fügst da Musikeffekte ein, habe ich gehört. Also ich höre mir die Sendung ja nie an, nachdem wir aufgenommen haben. Nee. So, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Mein Laptop zeigt mir schon wieder an. In 173 Sekunden ist der Speicherplatz voll, also das geht dann nicht mehr. Ja, ich hätte aber noch folgenden News müssen. Ja, mach ganz schnell. Bitte? Mach ganz schnell. Los. Ja, wir wollten doch noch besprechen, wer heute Abend auf Vox im Promi-Dinner kocht. Ja, wer ist denn das? Echo Fresh schon wieder? Nein. Ich weiß es nicht. Echo Fresh interessiert mich ja nicht so sehr, das Album. Warum sagst du das denn? Was sollte das jetzt? War das eine Anspielung darauf, dass ich das gerne gucke? Nee, ich wollte nur ein bisschen Zeit schinden, damit dein Laptop aus dem Ruder läuft. Thomas, verabschiede dich. Ich habe sonst ja eigentlich gar keine News mehr, die es zu besprechen gibt. Thomas, verabschiede dich. Thomas, verabschiede dich. Außer? Nee, Thomas, das können wir jetzt leider nicht mehr tun. Verabschiede dich. Ja. Also, auf Wiedersehen. Hör. Ich hätte gerne den Spruch noch. Ja, aber das sagt man ja nur zum Anfang, ne? Ja, du hattest ne? Letztes Mal noch irgendwas anderes. Palim Palü. Super. Ich verabschiede mich von euch.